Baruch Hashem, Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, sprichst uns durch deinen gesegneten Ruach HaKodesh. Vater, wir wollen deine kostbare Stimme hören. Deiner sind die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen, Amen. Liebe Achim, Geschwister, bitte, setzt euch hin. Es spricht euer Diener Dr. Javier Palacios, Celorio, Roe, Pastor der Gemeinde Hanabe Shalom, Friede und Freude in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Wir laden euch ein, unsere Homepage www.gozoepsilonpaz.mx zu besuchen. Dort könnt ihr Audios, Videos und Notizen gratis runterladen, kopieren und im Vertrauen alles weiter schenken. Wir machen kein Geschäft aus Elohims, aus Gottes Wort. Das Thema, das ich diesmal lehren werde, ist es sehr wichtig. Das heißt, die zwei Häuser Israels. Die zwei Häuser Israels. Das Thema ist sehr wichtig, weil von ihm das Ende der Wiederherstellung abhängig ist. Die Wiederherstellung der letzten Zeiten. Viele wissen nicht, dass es zwei Häuser des Volkes Israel gibt. Ich werde anfangen zu sagen, dass der König Salomon den Bund Jahwes nicht hielt. Wir gehen zum Devarim, Deuteronomium, Kapitel 17, Vers 16 und 17. Ich wiederhole. König Salomon hielt nicht den Bund, den Jahwe mit ihm machte. Deuteronomium, Kapitel 17, Verse 16 und 17. Gottes Wort sagt, nur dass er viele Pferde halte und führe das Volk wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Pferde zu mehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Also, König Salomon, Shlomo, respektierte nicht den Bund. Weil er den Bund nicht achtete, wurde Israel in zwei Teile oder zwei Häuser geteilt. Haus Israel und Haus Juda. Wir gehen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 10, Verse 27 und 28. Gottes Wort sagt, und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viele Silber gab, wie Steine und Zedernholz, so viel wie wilde Feigenbäume im Hügelland. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Köhe. Und die Kaufleute des Königs kauften sie aus Köhe zu ihrem Preis. Also, König Salomo gehorchte dem Herrn nicht und beachtete nicht den Bund. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 11, Verse 1 bis 3 lesen wir. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao und moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische, aus solchen Völkern, von denen der Herr den Israeliten gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihrem Göttern zu neigen. An diesen hing Salomo mit Liebe, und er hatte 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinen Gott, war wie das Herz seines Vaters Davids. So diente Salomon der Astarte. Von dieser Göttin kommen die Karten von Tarot. Der Göttin, der er von Sidon und den Milkom, den gräulichen Götzen der Ammoniter, und Salomo tat, was dem Herr missfiel, und folgte nicht völlig dem Herrn wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh, dem gräulichen Götzen der Moabiter, auf dem Berge, der von Jerusalem liegt, und dem Milkom, den gräulichen Götzen der Ammoniter. Ebenso tat Salomo für alle seine ausländischen Frauen, die ihrem Göttern räucherteten und opferten. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, dass er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandelte. Er aber hat nicht gehalten, was ihm dem Herr geboten hatte. In Vers 11 gibt es etwas sehr wichtig. Darum sprach der Herr zu Salomo: Weil das bei dir geschehen ist und du meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten hast, die ich dir geboten habe, so will ich das Königtum von dir reißen und einem deiner Großen geben. Also, hier ist der Schlüssel. Doch zu deiner Zeit will ich das noch nicht tun, um deines Vaters David willen, sondern aus der Hand deines Sohnes will ich es reißen. Doch will ich das ganze Reich losreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn lassen, um Davids willen, meines Knechts, und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Also, hier ist Jahwes Verordnung, nämlich die Teilung des Reiches. Jerobeam hat sich gegen Salomo rebelliert. Jerobeam stammt von Ephraim, Josephs Sohn, und Joseph war Jakobs Sohn. Wir haben schon gelernt, dass Jakob Josephs Kinder Ephraim und Manasseh adoptierte. Wir gehen zum Bereshit, Genesis Kapitel 48. Lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr das Thema gut versteht, kann es sein, dass ihr aus dem Haus Israel oder aus dem Haus Juda kommt. Bereshit, Genesis 48, Vers 5. Gottes Wort sagt: So sollen nun deine beiden Söhne, Ephraim und Manasseh, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hergekommen bin zu dir, mein sein, gleich wie Ruben und Simeon. Also, Jakob adoptierte Josephs Kinder. Und in Verse 17 bis 19 vom gleichen Kapitel steht auch etwas Wichtiges, das Jakob tat, als er beide Kinder segnete. Bereshit, Genesis Kapitel 48, Verse 17 bis 19. Gottes Wort sagt: Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm und erfasste seines Vaters Hand, dass er sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt wendete, und sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater, dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl, dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein. Aber sein jüngerer Bruder wird größer als er werden, und sein Geschlecht wird eine Menge von Völkern werden. Der jüngere Bruder ist Ephraim, also das Haus Israel. Ich werde weiter den Vers 20 vorlesen, damit man das Thema besser versteht. So segnete er sie an jenem Tage und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim vor Manasse. Aus diesem Vers nehmen wir die Tefila, das Gebet, das wir jeden Schabbat sprechen. Wir haben keine Religion. Wir haben mit Yahweh eine Verbindung. Yahweh mache dich wie Ephraim und Manasse. Ich möchte etwas zum Jakobs Segen sagen. Als Jakob die beiden segnete, machte er durch seine Hände den Buchstabe Aleph. Er kreuzte seine Hände, als er seine rechte Hand auf Ephraims Haupt legte und seine linke Hand auf Manasses Kopf legte. Durch das Kreuzen seiner Hände formte er den Buchstabe Aleph. Aleph ist der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets. Das hat eine große Bedeutung, nämlich der Anfang der großen Geschichte Israels Volk. Halleluja! Wir gehen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 11, Verse 26 bis 32. Wir haben gesagt, dass Jeroboam sich gegen Salomo rebelliert hat. Jeroboam stammt aus Ephraims Haus und Ephraim wird als Haus Israel erkannt. Er wurde eine große Menge von Völkern, ein großes Volk. Das haben wir in Genesis Kapitel 48 gelesen. Also, 1. Buch der Könige, Kapitel 11, Verse 26 bis 32. Gottes Wort sagt: Auch Jeroboam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter. Der Schlüssel finden wir hier. Ephraimiter von Ephraim, von Zereda, Salomos Vogt. Seine Mutter hieß Zerua, eine Witwe, hob die Hand auf gegen den König. Und so ging es zu. Als er die Hand gegen den König aufhob, Salomo baute den Milo und schloss damit die Lücke in der Stadt Davids, seines Vaters. Und Jeroboam war ein tüchtiger Mann. Und als Salomo sah, dass der Jüngling viel schaffte, setzte er ihn über alle Frontarbeit des Hauses Josephs. Josephs Haus gleich Haus Israel. Also, es begab sich aber zu der Zeit, dass Jeroboam aus Jerusalem hinausging. Und es traf ihn der Prophet Ahija von Silo auf dem Wege und hatte einen neuen Mantel an, ein Talit. Und es waren die beiden allein auf dem Felde. Und Ahija fasste den neuen Talit, den er hatte, und riss ihn in 12 Stücke und sprach zu Jeroboam: Nimm 10 Stücke zu dir. Die 10 Stücke bedeuten die 10 Stämme Israels. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königtum aus der Hand Salomos reißen und dir 10 Stämme geben. Einen Stamm soll er haben, um eines Knechts David willen und um der Stadt Jerusalem willen, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels. Also, die Stämme wurden durch Jahwehs Hand geteilt und nicht durch ein Mensch. Jahwe sprach durch den Prophet Ahija. Die 10 Stämme wurden weltweit zerstreut. Und das ist eine große Anzahl der Bevölkerung weltweit. Jeroboam machte auch die Israeliten sündigen. Er machte 2 goldene Kälber und änderte auch den Festtag von Sukkot. Dieser Festtag wird am 15. Tischri zelebriert. Und Jeroboam änderte ihn für den 15. des 8. Monats. Das Christentum tut es auch. die Festtage werden geändert. Aber es sind keine Jahres Festtage. Es sind heidnische Festen. Wir folgen der gesegneten Tora von Yahweh und tun, was der Adon bestimmt hat. Damit wird die Herrlichkeit des lebendigen Elohims, der Elohim von Israel, sehen können. Wir gehen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 12. Also, hier fängt der Götzendienst von Haus Israel. In dieser Zeit existierte noch nicht die katholische Religion. Sie wurde aus diesem Götzendienst geboren. Erste Buch der Könige, Kapitel 12, Verse 25 bis 33. Gottes Wort sagt, Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin und zog von da fort und baute Penuel aus. Und Jerobeam dachte in seinem Herz, das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen. Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des Herrn zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herr Rehabeam, dem König von Juda, zu fallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk, es ist zu viel für euch, dass ihr hin auf nach Jerusalem geht. Siehe, das ist ein Gott, Israel. Ich möchte sagen, dass es hier der Götzendienst von Israel begann, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wir wissen, dass das eine Lüge ist. Yahweh führte sie aus Ägyptenland. Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan. Und das gerät zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andere in Dan. Er baute auch eine Höhe Heiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und er machte ein Fest am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda. Das Fest ist am 15. Tag des 7. Monats, nach der gesegneten Tora. Das befindet sich in Vayikra, Levitikus, Kapitel 23. Und opferte auf dem Altar, so tat er in Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in Bethel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Eins opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte in Bethel, am 15. Tage im 8. Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern. Also, meine Lieben, alle Religionen machen das Gleiche. Sie denken sich alles aus ihrem Herzen aus und tun nicht, was die Tora verlangt. Was für eine Erklärung haben wir dafür? Jerobeam dachte Folgendes aus seinem Herzen. Israels Kinder werden nun wieder an das Haus David fallen. Und wenn das Volk wieder nach Jerusalem hinaufgeht, um Opfer zum Herrn darzubringen, so will sich das Herz dieses Volkes wenden zu ihrem Herrn, Rehabeam, zu fallen. Also, er machte zwei goldene Kälber und das Volk betete sie bei Jerobeam an. Er wechselte auch den Festtag des 7. Monats auf den 8. Monat. Alle Religionen gehen auch den gleichen Weg. Sie ändern die Tora nach Beliebigkeit. Jerobeam dachte alles aus seinem Herzen aus. Nach dieser furchtbaren Sünde kommt ein Urteil. Immer wieder, wenn jemand sündigt, kommt ein Urteil. Wir gehen zum ersten Buch der Könige, Kapitel 14, Verse, Pasukin 15 und 16. Gottes Wort sagt, und der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt, wie das Rohr im Wasser bewegt wird, und wird Israel ausreißen aus diesem guten Lande, das er ihren Vätern gegeben hat, und wird sie zerstreuen jenseits des Euphrat, weil sie sich Aschera-Bilder gemacht haben, den Herr zu erzürnen. Elohim verabscheut Bilder. Ich möchte das dazu sagen. Und er wird Israel dahin geben, um der Sünden Jerobeams willen, der da gesündigt hat und Israel sündigen gemacht hat. Also, Jerobeam sündigte und machte Israel sündigen. Die 10 Stämme wurden zerstreut. Es gibt 2 Königreiche. Das Reich des Nordens war Israel und das Reich des Südens war Juda. Das Reich des Nordens war untreu und das Reich des Südens war treu. 2 Stämme waren das Reich des Südens, Juda und Benjamin. Wir werden in der Tanach in die Bibel lesen, dass ein Teil der Leviten auch bei Rehabeam blieben. Teil der Leviten blieben beim Juda sozusagen, damit man es besser versteht. Das Reich wurde geteilt und die Urteilskraft kam vom Elohim, vom Gott. Das finden wir im Buch vom Prophet Hosea. Ihr könnt auch die beiden Audios vom Prophet Hosea hören. Das Buch wird in die 2 Audios mit größer Tiefe erklärt. In Hosea Kapitel 2, Vers 13, Yahweh nimmt den Israeliten die Freude und die Festen weg. Also, Hosea Kapitel 2, Vers 13, Gottes Wort sagt, und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Schabbaten und allen ihren Feiertagen. Mit anderen Worten, sie haben die Tora ausgespuckt. Elohim, der Ewige, hat sie auch aus seinem Mund ausgespuckt. Er nahm von ihnen die Tora ganz weg. Meine Lieben, in diese letzten Zeiten, unarmt und voll der Tora, ihr auch, lieber Hörer, liebe Hörerin, spuckt nicht die Tora aus, wie das Volk tat, sonst werdet ihr vom Herrn ausgespuckt. Eine andere Urteilskraft kommt gegen die Priester, die Kohanin in Hebräisch. Wir gehen zum Hosea Kapitel 4, Vers 6. Gottes Wort sagt, mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst die Tora deines Elohims, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Leider hat das Israel gemacht. Das Volk vergaß Yahwehs Tora. Yahweh hat auch Israels Kinder vergessen. Ephraim, oder besser zu sagen, das Haus Israel, wurde durch Jeroboam geführt und das Volk mengte sich unter die Völker. In Hosea Buch Kapitel 7, Vers 8 steht, Ephraim mengte sich unter die Völker. Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet. Also, Israel wird mit einem Kuchen vergleicht. Wenn man einen Kuchen auf das Feuer hinlegt und man ihn nicht umwendet, wird der Kuchen brennen. Israel hat Jahwes Bund verstoßen. Darüber werde ich ein anderes Mal tiefer lehren und auch über die Mila, die Beschneidung, sprechen. Wir gehen zum Hosea, Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Gottes Wort sagt, stoße laut in die Posaune, in die Schofar. Es kommt über das Haus des Herrn wie ein Adler, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen meine Gebote auflehnen, sie zu mir. Wohl schreien sie zu mir. Du bist mein Gott. Wir Israel kennen dich. doch Israel verwirrt das Gute. Darum soll der Feind sie verfolgen. Jede Person, die die Tora nicht folgen möchte, wird von Yahweh ausgeschlossen. Sie wird von Yahweh verworfen. Yahweh nimmt die Freude einer Person weg. Die Person versteht weder den Schabbat noch die Festen. Und der Feind wird sie verfolgen. Der Feind ist Hasatan. Der Adon tadelt ihn in den gesegneten und großen Namen von Yahshua HaMashiach. Also, Israel sah Yahwehs Torah wie eine fremde Lehre. Genau so sieht die ganze Welt die gesegnete Torah. Deswegen akzeptiert man weder den Schabbat noch die Festtage Elohims. Man akzeptiert auch nicht die Beschneidung vom Herz und Fleisch. Der Welt ist die Torah eine fremde Lehre geworden. Wir gehen zum Hosea Kapitel 8, Vers 12. Gottes Wort sagt, wenn ich ihm, Ephraim, auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde Lehre. Meine Lieben, ihr habt selbst gelesen, was Yahweh gesagt hat. Dem Christentum geht es genauso. Man versteht nicht, dass die Tora die einzige Wahrheit ist, die es gibt. Als das Volk die Tora ablehnte, Yahweh gab ihnen unreines Essen. Jeder Bnei Israel sollte koscheres Essen zu sich nehmen. Das findet man in Vayikra, Levitikus Kapitel 11. Wir gehen zum Hosea Kapitel 9, Vers 3. Gottes Wort sagt, sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss wieder nach Ägypten und muss in Assyrien unreines Essen. Das heißt Schweinefleisch. Also, derjenige, der versteht, dass man die Tora halten sollte, ist koscher. Das hat viel mit dem Gleichnis des verlorenen Sohnes zu tun. Yahshua HaMashiach lehrt von dem Vater, der zwei Söhne hatte, der ältere Bruder Judah und der jüngere Bruder Ephraim. Und der jüngere Bruder Ephraim arbeitete und lebte zwischen den Schweinen. Es wurde auch prophezeit, dass Israel das Reich des Nordens untreu sein sollte und Judah das Reich des Südens treu sein sollte. Wir gehen zum Hosea 12, Vers 1. Gottes Wort sagt, in Ephraim ist allenthalben Lüge, wider mich und im Haus Israel falscher Gottesdienst. Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an den Heiligen, der treu ist. Es sah so aus, als ob alles verloren wäre, aber Yahweh verspricht einen neuen Bund. Yahweh ist treu. Gesegnet sei er. Wir gehen zum Jeremia Kapitel 31. Viele von euch kennen schon das Thema, aber heute wird der ewige Elohim uns etwas Neues lehren. Wir lernen jedes Mal neue Sachen. Jeremia Kapitel 31, Verse 35 und 36. Vorher werde ich die Verse 31 bis 33 vorlesen. Gottes Wort sagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also, hier spricht der Herr von den zwei Häusern. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, deswegen sind wir hier, meine Lieben, nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wenn das Volk die Gesetze nicht erfolgt, Israel wäre schon längst verschwunden und es gäbe keine Nation. Aber Yahweh hat immer einen Rest gehabt, die ihm gehorchen. Baruch Hashem, Yahweh Zebaot. Das ist der Grund, warum Israel noch existiert. Israel ist unzerstörbar, da der ewige Elohim sein Versprechen hält. Na gut, Jeremia Kapitel 31, Verse 35 und 36. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Yahweh Zebaoth ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein, vor mir ewiglich. Ihr würdet sagen, ja, sie haben gesündigt, weil sie nicht Yahshua als Messias erkannt haben. Aber Milliarden von Juden, von Yehudi, haben damals an Yahshua geglaubt. Wenn man negative Gedanken gegen das Volk Israel hat, es sind Dämonen, die den Leuten lehren. Es sind Antisemiten, Antitorah, Anti-Israel-Geister. Also, viele Yehudi, viele Juden haben an Yahshua geglaubt und die Tora gehalten. Wir gehen zum Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 20. Wir empfehlen euch, das Audio Entdecke die Wahrheit zu hören. Es befindet sich in unserer Homepage. Apostelgeschichte 21, Verse 20. Gottes Wort sagt, als sie aber das hörten, lobten sie Gott, Elohim, und sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, wie viele tausend Juden gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz, für die Tora. Wir gehen zum Römerbrief. Ich möchte dort etwas erläutern. Römerbrief, Kapitel 11, Verse 1 bis 5. Saul, Paulus sprach hier. So fragte ich nun, hat denn Gott Yahweh sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott Elohim hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia, wie er Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Zu dieser Zeit ist genauso. Es gibt jenige, die dem Herr gehorchen und durch seine Barmherzigkeit ausgewählt worden sind. Es wird immer einen Rest durch Gnade geben. Deswegen sind wir hier und beten Yahweh an. Wir glauben an ihm als Maschiach, Messias. Wir halten seine Tora und wir gehorchen ihm. Halleluja! Wir gehen zum Römerbrief, Kapitel 11, Verse 17. Gottes Wort sagt, wenn aber nur einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingetropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und an dem Saft des Ölbaums. Der Vers bezieht sich alleinig auf Goyim, auf die Heiden. Jemand, der zum Volk nicht gehört, wird eingetropft. Die Israeliten gehören schon zum Ölbaum. Also, sie können nicht eingetropft werden. Sie sind Haus Israel. Die Israeliten sind auch Elohims Kinder. Natürlich, wenn sie an ihm glauben und gehorchen. In der Bibel steht gewiss einige Zweige, die zwischen den Ästen eingetropft wurden. Wie gesagt, es geht um die Heiden. Bitte, sei damit vorsichtig, da viele Leute verfluchen sich selbst. Sie sprechen schlecht von unserem Volk, das jüdische Volk. Sie sagen, die Juden sind gemein, sie haben Christus gekreuzt. Das sagen viele Christen und Katholiken. Vorsicht, sie fallen selbst in Fluch. In Bereshit, Genesis Kapitel 12, Vers 3, Yahweh sagte Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also, jedes Mal, wenn eine Person schlecht über Abraham oder seine Nachkommen spricht, die Person verflucht sich selbst. Weltweit gibt es viele, viele Leute, die jüdisches Blut haben, und auch viele, viele Leute weltweit, die auch ein Tropf jüdisches Blut haben. Das ist wegen der Mischung der Bevölkerung weltweit. Bereshit, Genesis, Kapitel 17, Verse 1 bis 10. Yahweh hat Abraham eine Versprechung gegeben, und er machte mit ihm einen Bund. Der Bund ist die Mila, die Beschneidung. Yahweh gab auch König David eine Versprechung. Er sagte ihm, dass sein Königreich ewig sein würde. Es war so, und Yahweh wusste auch, dass Salomo vom Weg abkommen würde. Wir gehen zum zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, Verse 12 bis 16. Gottes Wort sagt, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen. Und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königstum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Wir gehen im gleichen Kapitel, Verse 24 bis 29. Gottes Wort sagt, und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk für ewig. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So bekräftige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast. Und tu, wie du geredet hast, so wird dein Name groß werden in Ewigkeit. Das Mann sagen wir, Yahweh Zebaoth ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechtes, David, wir bestehen vor dir. Denn du, Yahweh Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Adon, Yahweh, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt. So fange nun an, zu segnen das Haus deines Knechtes, damit er ewiglich vor dir sei. Denn du, Adon, Yahweh, hast es geredet, und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein, ewiglich. Also, weh, der sein Volk Israel antastet, der tastet Yahwehs Augapfel an. Das findet man in Sacharja, Kapitel 2, Vers 12. ich zitiere es nur. Gewiss, wenn jemand Israel, Juda oder Jahwes Gesalbter und Heilige antastet, tastet er sein Werk an. Diese Person sollte vorsichtig sein, da sie selbst in einen Fluch kommt. Sie wird verflucht. Wir gehen zum Psalm 89. Gelobt sei Yahshua HaMashiach. Gesegnet ist sein Name. Psalm 89, Verse 29 bis 36. Ich will ihm ewiglich bewahren. Meine Gnade und mein Bund soll ihm festbleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Wir, die Torah schon kennen und halten, sollten wir immer vorsichtig mit unseren Taten sein. Ich lese weiter vor. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Trotz Israels Ungehorsam gegenüber Jahwes Torah macht Jahwe Israel die Versprechung, Israel wieder aufzubauen. Das haben wir in Jeremia Kapitel 31 gelesen. Die Versprechung der Nachkommenschaft wird auch in Hosea zitiert. Hosea Kapitel 2, Vers 1. Gottes Wort sagt, und es soll geschehen, anstatt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, wird man zu ihnen sagen, o ihr Kinder des lebendigen Gottes. Ich empfehle euch, dass ihr die Audios Hosea 1 und Hosea 2 hört. Also, die Versprechung des Lebens ist in Yahshua, HaMashiach. Und wir müssen verstehen, dass Yahshua sie die Israeliten in den Tagesanbruch des dritten Tages aufwecken wird. Wir leben schon in der letzten Zeit. Das finden wir im Buch vom Prophet Hosea, Kapitel 6, Verse 1 und 2. Also, die meisten der Stämmen endeten in Sepharad, das ist Spanien, und in Sarpet, heutzutage ist Frankreich. Darüber kann man im Buch von Obdaja, Vers 20 lesen. Es ist nur ein Kapitel. Von der Wiederherstellung wird in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 21, gesprochen. Ich habe schon in das Audio die Torah gesagt, dass es in diesem Vers eine schlechte Übersetzung gibt. Wir gehen hin. Apostelgeschichte 20, Verse 21 steht. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Statt aufnehmen soll das Wort behalten sagen, weil der Adon Yahshua schon im Himmel war. Also, das richtige Wort ist behalten und nicht aufnehmen. Die Wiederherstellung befasst alles, zum Beispiel die Wiederherstellung des wahren Namens, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, und die Wiederherstellung des richtigen Tages der Anbetung, der Schabbat und nicht den Sonntag, und die wahren Festen von ewigen Vater. Man findet sie in Levitikus Kapitel 23. Einer der Festen ist der Schabbat. Die Festtage Jahwes sind keine heidnische Festtage des Teufels, wie Weihnachten und so weiter. Wir müssen verstehen, dass die Fürcht des Herrn Jahwes der Anfang der Weisheit ist. Das kann man in Mishle, Sprüche, Kapitel 1, Vers 7 lesen. Also, wenn jemand Weisheit hat, wird er Jahwe fürchten und der Tora folgen. Wir gehen nochmal zum Buch vom Prophet Hosea, Kapitel 14, Vers 10. Gottes Wort sagt, wer ist weise, dass er dies versteht und klug, dass er dies einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Also, nur die Gerechten sind Sadikin, werden die Tora halten, aber ein Rebell wird an die Tora nicht glauben. Er wird weiter unreines Essen essen und er wird sich von Jahwe entfernen. Also, das Haus Israel muss zum Vater zurückkehren. Und das erleben wir in dieser letzten Zeit mit. Deswegen, ihr lieber Hörer, liebe Hörerin, ihr fühlt im Herz, den Schabbat und die Festen des ewigen Vaters zu halten und auch Hebräisch zu sprechen. Ihr fühlt im Herz, auch von der Welt zu trennen. Das hat viel mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns zu tun. Alle Gleichnisse, die unser Adon Yahshua HaMashiach sprach, haben viel mit dem alten Bund zu tun. Alle haben mit der Wiederherstellung Israel zu tun. Wir empfehlen euch, dass ihr das Audio oder das Video, die Wiederherstellung ist gekommen, zu hören oder zu sehen. Wir gehen zum Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32. Hier spricht Yahshua HaMashiach von einem Mann und seinen zwei Söhnen. Zu welchen Söhnen bezieht er sich? Das Haus Israel ist der jüngere Bruder und das Haus Juda ist der ältere Bruder. Der jüngere Bruder verlässt das Haus seines Vaters. Also, Lukas 15, Verse 11 bis 32. Gottes Wort sagt, und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und erteilte Hab und Gut unter sie, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alle zusammen und zog in ein fernes Land. Das Haus Israel ging weit weg, exiliert, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Ich möchte etwas sagen, bevor ich weiter vorlese. Wenn ich die Verse erkläre, bedeutet es nicht, dass ich in die Bibel noch etwas hinfüge. Also, Israel widmete sich das Götzendienst. Ich lese weiter vor. Als er nun all das seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot, nämlich die Tora. Hunger nach der Tora. Viele Menschen geht es so weltweit. Sie haben Hunger nach der Tora. Halleluja. Also, eine große Hungersnot kam über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Das ist keine Koinzidenz oder Zufall, dass Yahshua HaMashiach dieses Beispiel mit dem Säuen gab. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Schoten, die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tage Löhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um das Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knechten, bringe schnell das beste Gewand her. Das beste Gewand ist der Talit. Und zieht es ihm an und gebe ihm einen Ring in seine Hand. Ein Ring ist Synonym vom Bund, der Bund, den Joshua mit Abraham schloss. Genesis Kapitel 17. Und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Die trockene Knochen, Hesekiel Kapitel 37. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn, Judah, war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Deswegen tanzen wir in der Kehila, in der Gemeinde viel. Jeder Bene Israel muss tanzen. Joshua missbilligte es nicht. Er bestätigt es in der Bibel, dass die Leute tanzten. Halleluja! Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig. Das ist, was mit dem Haus Juda geschieht. Sie fragen, warum tragen diese Talit? Warum spielen sie Shofar? Warum schließen sie den Bund Abrahams, die Mila, die Beschneidung? Nicht alle Juden sind zornig, aber einige machen sich viele Gedanken. Ich lese weiter vor. Und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, dieser dein Sohn gekommen ist, aus Israel, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, merkt dir, dass das Haus Israel die Ehe brach. Hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder, Haus Israel, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Halleluja! Das Gleichnis hat genau mit den beiden Häusern zu tun. Die zwei Häuser Israels kommen wieder zusammen. Das ist schon eine Realität. Erinnert euch daran, dass in Hosea steht, dass der Herr Yahweh ihnen unreines Essen gab. Das geschah Israel, aber wir essen kein unreines Essen mehr. Wir essen Koscher, Kasher, alles, was Yahweh erlaubt. Joshua kam zu den verlorenen Schafen von Haus Israel. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 15, Vers 24. Halleluja! Gottes Wort sagt, er antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das heißt, die 10 Stämme Israels. Hier finden wir die Mitzwa, das Gebot, dass wir zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel gehen sollen. Mit dem Tod Joshua HaMashiach wird die Feindschaft zwischen Juda und Israel zu Ende kommen. Der Adon hat uns mit seinem gesegneten Blut gekauft. Wir verstehen jetzt den alten Bund, schlecht genannt als das Gesetz, oder besser zu sagen, die Tora. Und die Tora ist nicht ungültig. Joshua HaMashiach sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz, die Tora oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Damit alles deutlicher wird, gehen wir, lieber Hörer, liebe Hörerin, zum Obdaja, Vers 20. Gottes Wort sagt, und die Weggeführten von Israel werden die Städte der Kananiter bis nach Zarpat besitzen. und die Wege führten von Jerusalem, die in Sepharad sind, werden die Städte im Südland besitzen. Es wird von dem Millennium gesprochen, aber es wurde auch prophezeit, dass die Israeliten in Sarpat, Frankreich und Sepharad, Spanien, leben würden. Also, die meisten, die spanische Nachkommenschaft haben, haben jüdisches Blut. Meine Lieben, ich empfehle euch, die Notizen über die sephardischen Familiennamen zu lesen. Welche sind die sephardischen Familiennamen? Es sind Familiennamen, die während der Heiligen Inquisition geändert wurden. Heilige zwischen Einführungszeichen, weil das Wort sehr ironisch ist. Jener Jehudi, Jude, wurde zur Katholizismus gezwungen, zu konvertieren. Und wenn er das nicht machte, wurde er mit der Tora, seiner Frau und seinen Kindern bei lebendigem Leibe verbrannt. Aber es gab Juden, die doch zum Katholizismus konvertiert worden waren, sozusagen, weil sie heimlich den Schabbat hielten. Also, ihre Familiennamen wurden geändert. Und deswegen gibt es Familiennamen mit Namen der Natur. Zum Beispiel Fluss, Blumen, Berge, Höhle und so weiter. Namen mit Merkmale des Körpers, wie Braun, Bart, Haar, schlank und so weiter. Es gibt auch Familiennamen aus Farben, Rot, Weiß, Schwarz und aus Baustelle. Zum Beispiel Häuser, Wände, Mauer, Stahl und so weiter. Alle diese Namen unter vielen, vielen anderen sind sephardische Familiennamen. Leute mit solchen Namen haben jüdisches Blut, da ihre Vorfahren in Sepharad, Spanien waren und sind von dort auf die Welt gegangen. Es hat immer einen Rest gegeben, Leute, die den ewigen Elohim lieben. Wir gehen zum zweiten Buch der Chronik, Kapitel 11, Vers 14. Vorher habe ich gesagt, dass die Leviten nicht mit Jerobeam gegangen sind. Deswegen musste er Priester stellen, die nicht Leviten waren. Also, Juda, Benjamin und ein Teil der Leviten sind geblieben. Jetzt verstehen wir viele Sachen. Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Also, zweite Buch der Chronik, Kapitel 11, Vers 14. Gottes Wort sagt, denn die Leviten verließen ihre Ortschaften und ihre Habe und kamen nach Juda und Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie verstoßen, dass sie das Priesteramt vor dem Herr Yahweh nicht mehr ausüben konnten. Also, die Leviten blieben beim Rehabeam. Ein anderes Thema, das ist die Verwirrung mit dem Wort Testament. Das Wort Testament in der Bibel ist falsch, weil das Wort aus dem griechischen Wort Testamentus kommt. Und auch es gab ein griechischer Gott, der Testamentus hieß. Der Adon tadelt ihn in den gesegneten großen Namen von Yahshua HaMashiach. Wir haben nicht mit griechischen Göttern zu tun. Deswegen sagen wir alten Bund und neuen Bund. Warum sagen wir mit Autorität, dass das Wort Testament nicht korrekt ist? Wir werden das mit der Bibel der Tanach beweisen. Wir gehen zum Brief an die Hebräer, Kapitel 9, Verse 16 und 17. Gottes Wort sagt, denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Also, das Wort Testament hat in der Bibel nichts zu suchen. Und wir folgen kein Testament. Wir haben einen lebendigen Elohim, Gott, und sein Name ist Yahshua HaMashiach. Ein Testament wird auch gültig, wenn die Person stirbt. Und unsere Adon, Yahshua HaMashiach, lebt. Halleluja! Shua bedeutet Erlösung. Und ihr könntet es in Matthäus, Matthäus Kapitel 1, Vers 21 lesen. Sein Name ist nicht Jesus, sein Name ist Yahshua, weil Shua bedeutet Erlösung. Der Name Jesus kommt vom Gott Gallo, Jesus, und vom Zeus. Also, sein gesegneter Name ist Yahshua, Yahweh, und er ist der Messias, er ist der Mashiach, gesegnet sei sein Name. Er ist der Allmächtige. Yahshua schickte auch seinen Talmidin, seinen Jünger, zu den verlorenen Schafen Israels. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 10, Verse 5 und 6. Gottes Wort sagt, diese 12 sandte Yahshua aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Ich werde ein anderes Mal über den Samariter predigen, damit dieses Thema keine Verwirrung verursacht. Ich werde nur eine kurze Erklärung geben. Wir haben schon gelernt, dass die Samariter auch vom Haus Israel waren. Also, in Vers 6 heißt, dass es bei ihm ihnen auch Gojim Heiden gab. Versteht ihr? Mache ich mich verständlich? Also, der Befehl war, dass die Jünger nur zum Hause Israel gehen sollten. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Israel und Assyrien waren in Gefangenschaft und diese beide haben die Gruppe der Samariter gebildet. Bitte, merkt es, Israel plus Assyrien wegen der Gefangenschaft haben die Gruppe der Samariter gebildet. Deswegen bestand es ein Unterschied zwischen Juden und Samariter. Sie konnten sich nicht leiden. Sacharja, der Vater von Johannes, Johanan, erkannt als Johannes der Täufer, hat auch über den Erlöser Yahshua HaMashiach prophezeit. Und auch eine Nachkomme der Stämme Aschers hat es getan. Wir gehen zum Lukas 2. Warum sage ich darüber? Weil es immer einen Rest gegeben hat. Erinnert euch, dass das Haus Israel war schon weg? Es war schon weg. Also, Lukas Kapitel 2, Verse 36 und 37. Gottes Wort sagt, und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Penuels, aus dem Stamm Asher. Seht ihr? Die war hochbegabt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hat und war nun eine Witwe, an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Elohim mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also, sie gehörte nicht zum Stamm Juda, sozusagen, damit man es besser versteht. Sie gehörte zu dem Stamm Asher, aber sie diente Elohim dort. Sie ging nicht weg und es gab andere, die auch geblieben sind. Wenn wir analysieren, woher Johannes Vater stammt, finden wir, dass er von den Leviten kommt. Versteht ihr? Er wird immer einen Rest vom Haus Israel geben und wir erleben es. Ist es klar, meine Lieben? Ich wiederhole, der Name der Adon ist Yahshua HaMashiach und nicht Jesus. Bitte, erwähnt Yahshua HaMashiach und ihr werdet die Herrlichkeit Elohims sehen. Er ist der Elohim, der lebendige Elohim. Wir gehen zum Lukas, Kapitel 1, Vers 7 und 6. Bitte, erstmal gehen wir zum Lukas 1, Vers 5. Gottes Wort sagt, zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abijah, mit Namen Zacharias. Also, Zacharias war auch ein Leviter. Und wir sehen, dass nicht alle Leviten mit dem Haus Israel weggegangen sind. Das finden wir im zweiten Buch der Chronik. Viele Leviten blieben beim König Roboam. Halleluja! Wir gehen jetzt zum Lukas Kapitel 1, Vers 67 bis 69. Gottes Wort sagt, und sein Vater, Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weissagte und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Haus seines Dieners, David. Also, mit diesen Zitaten beweisen wir, dass es Stämme von Leviten und Aschers gab. Es gab mehr Leviten als vom Stamm Aschers. Die Aufgabe Jahschua HaMashiach war ganz sicher, sein Volk Israel wieder erlangen. Die 10 Stämme. Er wollte auch die Gojin, die Heiden kaufen und erlösen. Wir wissen, dass er nur ein Rest erlöst wird. Auch wenn es eine große Anzahl von Leuten zum Haus Israel gehören, nur ein Rest wird erlöst. Und das finden wir in Römerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Gottes Wort sagt, Jesaja aber ruft aus über Israel. Wenn die Zahl der Israeliten wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Rest gerettet werden. Lieber Hörer, liebe Hörerin, rettet euch und sei vom Jahschua HaMashiach erlöst. Und wenn ihr das Gefühl habt, den Schabbat zu halten, hält den Schabbat, hält die Festtagen und setzt euch mit uns in Verbindung. Unsere Homepage lautet www.gozoepatz.mx. Dort könnt ihr auch meine Telefonnummer finden. Ich werde mich freuen, von euch hören zu dürfen. Also, der Rest, die 10 Stämme vom Haus Israel, wird zurückkehren. Und auch alle, die zum Adon wollen. Seine Versprechungen gelten für alle. Man muss nur an Jahschua HaMashiach glauben und ihm gehorchen. Wir gehen zum Brief an die Galater, Kapitel 3, Vers 29. Gottes Wort sagt, Gehört ihr aber Mashiach an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Welche Verheißung? Die Verheißung, die Yahweh, Abraham, Isaac und Jakob versprach. Es gab einen Zeitraum, in dem die 10 Stämme auseinanderliefen. Die Verheißung sagt, dass alle diese Stämme und die Nachkommen nochmals zum versprochenen Land zurückkehren sollten. Viele würden sagen, na gut, das Haus Israel war weggegangen und es ist schon lange, lange her, dass sie schon alle gestorben sind. Aber die Bibel geht darüber hinaus. Das heißt, die Nachkommenschaft vom Haus Israel. Als Jakobus seinen Brief schrieb, waren die 12 Stämme schon weggegangen. Auch Juda und Benjamin. Alle waren weg. Da Tito den Tempel wegen des Ungehorsames des Volkes zerstörte. Bitte, Jakobus Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jahschua HaMashiach, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, Gruß zuvor. Also, es waren die 12 Stämme, die weggegangen sind, und nicht nur die 10 Stämme. Juda sündigte auch. Das bedeutet, dass alle Stämme auf die Wiederherstellung vom Israels Volk warteten. Paulus, Saul, spricht von dieser Wiederherstellung und Kaiphas, der hohe Priester war, wusste auch von der Wiederherstellung vom Haus Israel. Wir gehen zur Apostelgeschichte, Kapitel 26, Vers 7. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott, Elohim, beim Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Saul spricht von der Wiedervereinigung des Volkes. In dieser Zeit war das Haus Juda noch im Land. Unlogisch war das Haus Israel schon weg. Ich habe schon gelehrt, dass das Haus Israel nach Salomons Tod beging. In Vers 7 sprach Saul von der Wiederherstellung der zwei Häuser, Haus Israel, Haus Juda. Es gibt viele Sachen in der Bibel, die man ignoriert, und man redet oft ohne Kenntnis. Dadurch verfluchtet man sich selbst. In Apostelgeschichte stellten die Jünger Joshua eine Frage. Wir gehen zum Kapitel 1, Vers 6. Gottes Wort sagt, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Adon, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Joshua, unser Adon, unser Erlöser, kam hin zu den verlorenen Schafen vom Haus Israel. Viele sagen, in 1948 kam das Volk Israel nach Israel zurück. Man denkt, dass das ganze Volk schon dort ist. Wir haben schon darüber gelehrt, aber es geht nicht darum, ob das Volk schon dort ist oder nicht. Es geht darum, dass das Haus Israel zurückkehren wird. Wir sind tatsächlich schon zurückgekehrt. Halleluja! Also, ich habe vorher gesagt, dass Kaiphas genau von der Wiederherstellung wusste. Wir gehen zum Johannes, Kapitel 11, Verse 49 bis 52. Kaiphas war einer von denen, der Joshua verurteilte. Aber wir wissen ganz genau, dass Joshua sein Leben gab. Niemand hat ihn getötet. Halleluja! Gottes Wort sagt, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen. Ihr wisst nicht, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hohepriester war. Weil sagte er, denn Joshua sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Also, diese Stämme vom Haus Israel. Kaiphas hat es prophezeit, ausgezeichnet. Der Ewige kann alles, um sein Wort zu ankündigen. Die 12 Stämme wurden nach Joshua HaMashiach auseinandergegangen. Also, wir verstehen, dass es eine gehorsame Gnade ist, um unsere Erlösung erhalten zu dürfen. Das finden wir in Hebräer Kapitel 5 und in anderen Audios, in unserer Homepage. Wir gehen zum Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 9. Gottes Wort sagt, und als er vollendet war, ist es für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Das Wort Emunach bedeutet in Hebräisch Glaube. Das heißt Glauben, Vertrauen und Gehorchen. Also, wir müssen den Adon Joshua glauben, vertrauen und gehorchen. Ich möchte sagen, dass die Wiederherstellung der zwei Häuser Israels ist schon eine Realität. Im Prophet Hesekiel Kapitel 37 können wir über die trockenen Knochen oder toten Gebeine lesen. Viele fragen, was wird damit gemeint und wer sind es? Bitte, pass gut auf was ich lehren werde. Hesekiel Kapitel 37, Verse 1 bis 3. Gottes Wort sagt, Jahwes Hand kam über mich und führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten ein weites Feld. Bitte unterstreite das Wortfeld. Das lag voller toten Gebeine und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du, Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Adon, mein Elohim, du weißt es. Also, die Frage ist, wer sind diese Gebeine? Das Antwort finden wir in Vers 11 vom gleichen Kapitel. Vers 11. Und er sprach zu mir: Du, Menschenkind, diese Geweine sind das ganze Haus Israel. Habt ihr es mit euren eigenen Augen gelesen? Das ganze Haus Israel. Ich lese weiter vor. Siehe, jetzt sprechen sie: Unsere Geweine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Meine Lieben, wir empfehlen euch, dass ihr das Audio Epheser 2 hört. Epheser Kapitel 2 steht völlig in Zusammenhang mit Hesekiel Kapitel 37. Der Adon wird sein Volk versammeln. Er macht es schon. Und wir werden den Bund der Ehe mit Yahshua HaMashiach schließen. Also, wir sollten nicht mehr sagen, der Herr lebt, der unsere Väter aus Ägyptenland geführt hat, sondern was in Prophezei von Jeremias Kapitel 23. Wir gehen hin, Jeremia Kapitel 23, Verse 7 und 8. Gottes Wort sagt: Darum, siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: So war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. Sondern: So war der Herr lebt. So war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat, aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande leben. Halleluja! Meine Lieben, der Schlüssel der Wiederherstellung und des Rückkehrs befinden sich in Vers 8. Wir kehren nach Jerusalem zurück. Halleluja! In diesen letzten Zeiten werden 10 Männer der verschiedenen Nationen einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewands ergreifen und sagen: Wir wollen mit dir gehen, denn wir hören, dass Gott Elohim mit euch ist. Yahshua HaMashiach benutzt das Haus Juda für seine Herrlichkeit, damit das Haus Israel zurückkehrt. Die Herrlichkeit gehört nur dem Herrn. Vor Yahshua HaMashiach sind wir alle gleich. Es spielt keine Rolle, ob man aus dem Haus Israel oder aus dem Haus Juda kommt. Im Sacharja Kapitel 8 gibt es auch eine schöne Prophezeiung, die vor unseren Augen in Erfüllung geht. Wir gehen zum Sacharja Kapitel 8, Vers 23. So spricht der Herr Zebaoth: Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott Elohim mit euch ist. Gesegnet sei er, unser Adon. Gewiss, alles, was mit der Götzendienst zu tun hat, wird von dem ewigen Elohim verabscheut. Zum Beispiel das Geld, das weltliche Fernsehen, weltliche Musik, der Sex nicht nach dem Plan Elohims und so weiter. Viele feiern heidnische Festen. Sie glauben, dass sie die Festen für den Herrn, den Adon, gemacht werden, sozusagen, aber ganz sicher nicht. Ich möchte etwas erklären. In der Originalbibel wird niemals das Wort Christ vorkommen, sondern das Wort Meschichin, messianisch. Das bedeutet jemand, der den Messias folgt. Es gibt auch das Wort Nazaräer oder die vom Weg. Das Wort Christ oder Christentum war eine Erfindung von Rom und wir lehnen diese Erfindung ab. Es gibt in das Neue Jerusalem keine Tür für Heiden. Das findet man in Offenbarung Kapitel 21, Vers 12. Es gibt Toren nur für die 12 Stämme Israels, nämlich Abrahams, Isaaks und Jakobs Kinder. Gewiss, es gibt Leute, die kein jüdisches Blut haben. Und das ist kein Grund, traurig zu sein. Ruth war Moabiter. Und sie sagte Noemi, ihre Schwiegermutter: Dein Elohim, dein Gott, wird mein Gott. dein Volk wird mein Volk. Sie hielt Yahwehs Tora und wurde erlöst. Halleluja. Also, jeder, der dem Adon gehört und folgt, könnte erlöst werden. Ich habe vorher gesagt, ihr solltet das Wort Feld unterstreichen. Wir gehen zum Hesekiel Kapitel 37. Ich möchte vorher etwas sagen. Der Feind verbreitet die Lüge, dass man nicht erlöst werden könnte. Er macht das mit Jaschos Erlaubnis. Der Feind gibt den Leuten von dem babylonischen Glas zu trinken, damit sie verloren gehen. Ich habe schon darüber in andere Audios gesprochen. Ihr findet sie in unserer Homepage. Wir gehen jetzt zum Hesekiel Kapitel 37, Vers 2. Gottes Wort sagt, und er führte mich überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das ganze Feld hin. Und siehe, sie waren ganz verdorrt. Wir werden lernen, dass das Feld die Welt ist. Es sind keine Worte von mir, sondern von unserem Adon Yahshua HaMashiach. Gesegnet sei er. Wir gehen zu Matthäus Kapitel 13, Vers 38. Gottes Wort sagt, der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder der Bösen. Meine Lieben, ihr habt das Thema hier, die zwei Häuser Israels. Wenn ihr eine besondere Liebe für Israel empfindet, das ist, weil ihr Israel seid. Es wurde prophezeit, dass jeder Bene Israel, jedes Kind Israels vom Rest in die Arme des Vaters zurückkehren wird. Wir empfehlen euch weiter, die Tora in unsere Homepage zu lernen. Also, wir haben gelernt, dass die zwei Häuser Israels echt sind. Ich möchte etwas sagen. Bitte, nehmt es mit einem reifen Benehmen. Das Haus Juda denkt, dass es die 12 Stämme seid. Die Tanach, die Bibel, sagt nur die Wahrheit. Und der jüngere Sohn, der Ephraim ist eine große Zahl der Nationen. Wir wünschen uns, dass ihr den wahren Namen anruft, Yahweh, Yahshua HaMashiach, und den Shabbat hält, der richtige Tag der Anbetung. Gewiss, alles wurde prophezeit. Ihr könnt in das Buch Zephania, Kapitel 3, Vers 13 lesen, dass der Adon, der Herr, uns Reinheit unserer Lippen zurückgeben wird. Es gibt noch viele Zitate in verschiedenen Predigen in unserer Homepage, damit ihr den richtigen Namen und keinen Namen von Wahlen erwähnt. Der Ewige segne, bewahre und prosperiert euch in alles. Setzt euch mit uns in Verbindung. Wir wollen hilfreich sein. Shalom Ubrahot, Frieden und Segen. In dem Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach. Amen. Für Amen.